Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest hier, Bernd Pirat. Ich fange heute mal etwas anders an, und zwar mit einem einleitenden Satz. Aus der Unzufriedenheit von vielen Piratinnen mit einem Interview, das Bernd Schwimmer der Süddeutschen Zeitung Fördern und Fordern unter anderem zum Thema Frauen der Piratenpartei gab, ist eine große Chance entstanden. Und um diese Chance geht es jetzt. Ich habe zwei Gäste hier. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin Ursula Bubisha, auf Twitter bin ich Alusru und ich bin seit der legendären Berlin-Wahl 2011 bei den Piraten und habe da sehr bald angefangen, da ich selber sehr viel Medienerfahrung habe, Medientrainings zu veranstalten und mich darin auch schon mal speziell dafür zu engagieren, dass auch Frauen öffentlicher werden, weil das hat mir schon gefehlt von Anfang an. Und das ist auch einer der Hintergründe, warum ich mich für die Piratinnenkommen so stark einsetze. Ja, und ich bin Christiane Schinkel, Laney42 auf Twitter, und ich bin seit Sommer 2011 dabei, und mir war das auch von Anfang an aufgefallen, dass so wenig Frauen präsent sind und auch erstmal anwesend. Ich war die ersten Wochen allein unter nur Männern, habe dann aber natürlich in Kontakt im Landesverband dann auch Frauen getroffen und war dann stellvertretende Vorsitzende im Landesvorstand, und da ist mir aufgefallen, dass der Fokus auch von der Presse nur auf den Männern lag, und mein Begehren war es, die Frauen, also jetzt auch mich oder die andere Frau im Landesvorstand, uns beiden auch ein bisschen stärker zu präsentieren. Und das ist aber irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil auch innerhalb der Partei dann Schwierigkeiten auftraten und Leute sagten, ich wollte mich in den Vordergrund spielen, und ich fand das alles schwierig. Hab mir dann an einem Tag als im Fokus, glaube 9 Leute, davon eine Frau abgebildet waren, habe ich dieses Projekt Piraten zeigen Gesichtinnen mir ausgedacht, und dann zusammen mit Bartjes, der die Fotos macht, eine Sammlung sozusagen aufgebaut von Piratinnen, die aktiv sind, die es nämlich jede Menge gibt, die aber einfach so nie zu Tage traten. Und aus dem heraus hat sich das eben entwickelt, und dass ich sehr daran interessiert bin, dass die Frauen stärker sich engagieren. Ich habe eben auch gemerkt, dass oft die Zurückhaltung sehr groß ist bei Ämtern oder bei Mandaten, dass Frauen sich schwer tun, damit sich aufzustellen. Und um das zu unterstützen, haben wir eben in dem Rahmen auch mit Ursula zusammen mit dem Medientraining und der Bilddatenbank, die wir dann später noch ausweiten wollen, dieses Engagement gebildet. Und deswegen ist mein Interesse auch sehr groß, an der Piratinnen-Con herauszufinden, wo unsere Schwierigkeiten auch so untereinander sind und wie wir das in Zukunft besser lösen. Ja, genau, da direkt aus der Vorstellung ergibt sich mir halt die Frage, ihr sagt so, der Fokus ist halt, dass die Frauen öffentlicher werden. Ich habe auch öfters gehört, dass es halt ein Problem in der Partei gibt, einfach vom Klima her, dass Frauen sich hier nicht wohlfühlen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, bei uns in Bochum ist das so, wir haben sehr viele Frauen, unser Vorstand ist fast pari pari besetzt. Wir haben da nicht so das Problem, dass wir keine Frauen haben, also und die Frauen jetzt auch nicht sagen, dass sie die Atmosphäre bei uns nicht gut finden. Von daher, wie sind da eure Erfahrungen? Also könnt ihr dazu was sagen? Ja, also ich fand schon erstaunlich häufig bei Zusammenkünften, Treffen, dass es, oder vor allem dann, wenn ich beim ersten Landesparteitag war, wie stark die Präsenz und auch wie überrepräsentiert nach meinem Empfinden die Männer da waren, aber gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht, dass ich von den meisten sehr respektvoll behandelt worden bin. Aber ich habe grundsätzlich schon auch die Erfahrung gemacht, dass die Strukturen, wie eine Partei organisiert ist und eben auch die Piratenpartei und was die Werte sind, nach denen man sich orientiert, dass die schon noch, gar nicht aus Bösartigkeit, aber sehr stark männlich orientiert sind. Also wer laut ist, kann sich durchsetzen. Nur mal so was ganz, was schon albern klingt, aber es ist einfach so. Oder wer sich nicht lange überlegt und alles kritisch hinterfragt, was ja viele Frauen viel mehr tun, das kennt man auch aus Studien, der ist halt schneller dran und eher vorne dran. Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, finde ich, bei der Berliner Aufstellung für die Bundestagskandidatin da tatsächlich einen großen Schritt gemacht. Aber das war, glaube ich, auch schon die Arbeit, die über ein Jahr passiert ist, die das so bewusster gemacht hat. Ja, was hast du dazu, Christiane? Ja, ich stimme dem zu, was Ursula sagt. Ich habe das ähnlich erfahren und auch an mir selber. Meine Entscheidung für den Vorstand zu kandidieren zum Beispiel war mit viel Zurückhaltung erst. Und wir hatten uns anfangs auch zu zweit auf eine Stelle bewerben wollen. Das haben wir dann zurückgezogen irgendwann. Aber damit fühlte ich mich dann zu der Zeit sicherer, zu zweit diese Position auszufüllen. Und ja, als wir uns dann überlegt haben, wir machen es doch getrennt, war das auch in Ordnung. Ich war dann schon auf der Liste, aber könnte sogar sein, dass ich mich alleine da nie drauf eingetragen hätte. Und der Umgangston, ich stimme zu. Ich denke auch, wer laut ist, also ich kann mich jetzt nicht beklagen, ich bin nicht unbedingt immer leise, aber wer eher zurückhaltend ist, wird leichter überredet, das stimmt schon. Und oftmals sind dann ja auch Auseinandersetzungen. Also Real-Life-Treffen zum Beispiel empfinde ich schon meistens als sehr respektvoll. Aber gerade im Internet, Mailinglisten oder so, entsteht schon der Eindruck, dass es eher nicht die Frauen sind, die so rumtrollen und eine Kultur so ein bisschen wachsen lassen, die ziemlich destruktiv ist in der Kommunikation, finde ich. Und ich denke, das ist auch so unser Ziel, das zu erreichen, dass wir einfach eine neue Kommunikationskultur uns schaffen, damit alle auch gehört werden können. Denn es ist ja nicht so, dass die Lauten immer das Beste zu sagen haben. Oftmals ist ja sogar das Gegenteil der Fall, dass die stillen Wasser viel tiefer sind. Nur leider hört man sie nicht, weil vorher schon drei andere sich hingestellt haben. Die haben Mut zu reden. Ich habe mich nur zum Beispiel noch nie getraut, auf dem Bundesparteitag mich ans Mikro zu stellen, obwohl ich durchaus was zu sagen hätte. Und ja, ich denke, das sind alles so Aufgaben, die wir sehen und auch lösen können. Also durch ein Training zum Beispiel jetzt bei Ursula oder auch überhaupt so Medientraining, das Bewusstsein zu bekommen, wie wirke ich und ich kann das. Ja, ich kann das also auch machen und ich brauche mich nicht zurückzuhalten, bis es perfekt ist, sondern ich kann auch ruhig mit Fehlern schon das mal einfach machen, weil es dann viel besser ist als eine perfekte, nicht geleisteter Beitrag. Ja, hinzu kommt ja vielleicht auch noch, dass einfach in unseren Köpfen, wenn wir genau hinschauen, auch noch solche Klischees von den traditionellen Politikerinnen sind ja auch erst in den letzten Jahren mehr und mehr dazu gekommen herrschen, dass wenn du in die Politik gehst, dann brauchst du ein dickes Fell, dann darf dir nichts was ausmachen, du musst also deine Sensibilität an der Garderobe abgeben. Das erlebe ich auch immer wieder in Kommunikation. Mit männlichen hauptsächlich, aber auch mit weiblichen Mitgliedern, die sagen, also man muss so und so beschaffen sein, also möglichst hart drauf, sag ich mal, um in der Politik überhaupt sein zu können. Und ich finde, wenn wir die Politik insgesamt, und dafür sind wir ja angetreten, verändern wollen, dann geht es auch darum, die Kommunikation untereinander zu verändern. Und es geht auch darum, dass Menschen, die empfindlicher, sensibler, vielleicht auch empathischer sind, dass die eben in der Politik, und ich finde, das braucht sehr dringend, ihren Platz finden. Gut, dann greifen wir das doch direkt mal auf, weil ich sag mal, gerade an diesen Fragestellen wollt ihr mit der Piratinnen arbeiten. Ich habe jetzt mal auf eure Wiki-Seite geschaut und habe geguckt, ihr habt zwei Tage, einmal Klärung nach innen und einmal Wirkung nach außen am zweiten Tag. Erzählt doch mal, was ihr da so erarbeiten wollt, was ihr da so geplant habt. Einfach damit die Leute wissen, was da überhaupt läuft an den beiden Tagen. Ja, am ersten Tag, Klärung nach innen, haben wir auch eine andere Zielgruppe als am zweiten. Am ersten Tag haben wir Parteimitgliederinnen, Mitglieder eingeladen, vornehmlich Frauen, quer und Feministen. Das heißt, es ist jetzt nicht geschlechtlich unterschieden, aber es sind Leute aus der Partei, die sich für eine Gleichstellung einsetzen und auch schon da aktiv sind und daran interessiert sind, das zu erreichen. Und wir wollen da erstmal herausfinden, was überhaupt so unsere unterschiedlichen Haltungen auch sind. Denn es gibt ja bei der Erreichung des Ziels, trotzdem aber, würde ich mal sagen, auch so unterschiedliche Gruppen. Da sind dann vielleicht einmal die sogenannten Feministen, dann sind da andere wie ich, die zum Beispiel allergisch auf das Wort reagieren, obwohl es ja sachlich gesagt vielleicht gar keinen Sinn macht, aber ich mich einfach anders verstehe in meinem Einsatz für diese Gleichstellung als andere Gruppen. Und da gibt es viele nebeneinander, die eigentlich alle am gleichen Ziel arbeiten, und trotzdem sich aneinander verhakeln. Und wir wollen erstmal rausfinden, wer ist das denn alles? Und was denken die? Und woher kommt das? Wie kommt das, um mal herauszufinden, wer wir sind und uns auch gegenseitig besser verstehen zu können? Um gleichzeitig von diesen unterschiedlichen Menschen auch Wünsche, Erwartungshaltungen oder die Probleme, die sie unterschiedlich definieren und identifizieren, das mal alles sammeln und ja bündeln, um dann zu wissen, wie stehen wir innerhalb der Partei, und wir können dann auf den zweiten Tag gehen. Ursula, möchtest du da weitermachen? Ich würde eigentlich gerne erst nochmal zum ersten Tag was dazu sagen, weil ja immer wieder die Frage kommt, wieso, also bis dahin, dass eben gesagt wird, wir schließen am ersten Tag Menschen, Piraten aus. Warum wir diese schrittweise Lösung oder für diesen Kongress uns diese schrittweise Herangehensweise gewählt haben. Einfach, weil wir glauben, dass wir nicht alle Probleme, die zu diesem Thema in der Partei da sind, wir auch in der Gesellschaft, dass wir die nicht auf einmal besprechen und in einen produktiven Prozess bringen können. Also es ist schlicht eine Selbstbeschränkung auch, um zuerst mal in einem, wie von der Christiane definierten Rahmen, die Probleme offen ansprechen zu können, ohne gleich mit der grundsätzlichen Frage konfrontiert zu werden, braucht es eine Frauenpolitik überhaupt? Was ja da ist und womit wir uns auch beschäftigen wollen, aber zuerst mal eben auch unter den Frauen. Weil ich habe das auch bei den Medientrainings immer wieder so mitgekriegt, dass bei diesem Thema die Emotionen so hoch gehen, dass wir denken, das können wir, wenn wir das alles in einem schaffen wollten, dann wäre das wahrscheinlich eine Überforderung. Und deswegen einfach die Bitte zu verstehen, dass wir erst den ersten Schritt gehen wollen und dann am zweiten Tag mit allen, mit den Ergebnissen vom ersten Tag, die auch weitervermittelt werden, in den zweiten Tag, in der ja auch dann der Außenwirkung gewidmet ist. Also ich fände es schön, wenn das in der Partei verstanden würde, dass wir das nicht aus einer Bösartigkeit oder irgendeiner einem feministischen Dogma heraus machen, sondern dass wir einfach uns selbst beschränken wollen, damit wir was erreichen können. Genau. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, wenn man eine Katzenkonferenz macht, ist es ja zuträglich, wenn dann Leute, die sich für Katzen interessieren, kommen, wenn dann Gruppen dazu kämen, die über Hunde sprechen wollen, was sicherlich auch ein wichtiges Thema ist, ist es einfach in dem Rahmen nicht passend. Und deswegen möchten wir gerne, dass am ersten Tag die Menschen kommen, die sich wirklich in dem Thema beschäftigen, daran interessiert sind, das konstruktiv zu lösen. Und grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, was uns alle angeht. Deswegen ist der zweite Tag entgegen der ersten Vorstellung von manchen eben offen für alle. Ne? Zu Anfang war der Wunsch, dass es eine reine Frauengeschichte wird. Das wollten wir aber überhaupt nicht. Denn wir sind eine Partei mit vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen, und am Ende tragen wir alle das zusammen. Und das wollen wir auch gerne im zweiten Tag dann eben zusammen entwickeln. Wie können wir aus den Problemstellungen, die sich aus dem ersten Tag herauskristallisiert haben und aus den Wünschen und aus den Perspektiven, die sich da auch auftun, wie können wir die umsetzen, gemeinsam, alle zusammen? Hinzu kommt ja auch, dass wir mit dieser Konferenz ein Experiment wagen, was es bisher in der Piratenpartei so noch nicht gab. Wir sagen ja, unsere Konferenz, und das wollen wir auch einlösen, ist eine Liquid-Konferenz. Das heißt erstmal, dass wir über beide Tage die Absicht haben, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen permanent mit einzubeziehen. Das heißt, wir werden nicht in einzelnen Räumen vor allen Dingen mit Vorträgen und Workshops, so wie das allgemein üblich war, arbeiten, sondern wir haben ein Konferenzkonzept auch mit einer Spezialistin erarbeitet, die in einem ständigen flüssigen Prozess. Das können sich jetzt vielleicht viele noch nicht vorstellen. Wir sind auch mit dem Konzept noch nicht am Ende, aber wir sind sicher, dass es bis in 4 Wochen fertig sein wird, dass wir eben alle ständig mit einbeziehen. Das ist, da gibt es sicher viele Fragen dazu. Die darfst du bitte stellen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich mir so ein flüssiges Konzept vorstellen soll. Da hast du schon recht. Wer ist denn die Spezialistin? Fangen wir mal damit an. Das ist Katrin Fersen. Fersen? Korrigier mich bitte, Lenny. Fersen. Fersen. Die sich seit Fersen. F-A-E-N-S-E-N. Sagt nicht Fersen. Okay. Jedenfalls, das Wichtige an Katrin ist, dass sie sich seit vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, wie können Prozesse, lösungsorientierte Prozesse, in Großgruppen, wo Probleme da sind, wie können die mit allen zusammen gelöst werden? Und da gibt es auch schon Erfahrungen. Also wir haben ja auch in unserer Einladung ein paar Links da reingesetzt. Ein Beispiel, was wir auch anwenden werden, das wissen wir schon, ist das World Café. Das funktioniert so, dass mindestens 10 sogenannte Hosts, das heißt übersetzt Gastgeber, an 10 Tischen stehen, dort Fragestellungen tragen, also die werden auch sichtbar sein, zu Themen, die aus dem gesamten Themenkomplex sind. Also zum Beispiel die Frage, warum gibt es so starke Emotionen beim Genders-Thema? Also Fragen, zu denen sie selber noch keine Antwort wissen. Und da kommen dann 10 Menschen für eine erste Viertelstunde an ihren Tisch und geben ihre Gedanken, ihre Antworten dazu rein. Und das passiert mit 10 anderen Fragestellungen gleichzeitig an 10 anderen Tischen. Nach einer Viertelstunde wechseln die Teilnehmer zu einem neuen Tisch. Und das geht über 2-2,5 Stunden. Und dann haben diese Hosts die Aufgabe, die Ergebnisse von ihren Tischen, die müssen also große Ohren haben und sehr viel aufnehmen können, was wir natürlich auch technisch unterstützen, deswegen sind wir auch beraten. Und die werden dann die Ergebnisse wieder an die Großgruppe weitergeben und zusammentragen. Das ist eine Form, mit der wir auf jeden Fall arbeiten werden und die vielleicht jetzt ein bisschen plastischer macht, was wir vorhaben. Gut, da muss ich an dieser Stelle direkt sagen, wenn diese Kurve vorbei ist, hätte ich gerne alleine nur zu diesem Orga-Punkt einen separaten Podcast. Weil es hört sich klar, echt spannend an. Ja, wir sind auch total gespannt. Wir freuen uns auch. Und das ist eben ein ganz neues Konzept. Normalerweise sind die Kongresse oder Konferenzen so mit Frontalvorträgen und dann gibt's vielleicht eine kurze Diskussionsrunde. In diesem Fall haben wir eben gedacht, vieles ist ja schon bekannt. Müssen wir uns nicht nochmal anhören. Und die Diskussionen sind gerade in dem Thema oft so schnell, so emotional, das hatte Ursula ja auch schon angedeutet, dass es gar nicht dazu kommt, eine konstruktive Lösung oder eine gemeinsame Lösung zu finden, weil da schon wieder dann zerstritten ist. Und deswegen finde ich das so besonders toll, dass die Katrin uns angeboten hat, das für uns zu machen, zu übernehmen, weil wir uns alle äußern können, ohne gleich im Diskussionsprozess uns zu verhakeln. Das heißt, jeder kann erstmal seine Erfahrungen, seine Vorstellungen, seine Wünsche einbringen und dann können wir damit was tun und haben eine Grundlage, wie wir dann weiter damit umgehen. Also es gibt noch 2 weitere Großgruppentechniken, die wir uns jetzt überlegt haben. Wie gesagt, wir sind noch im Prozess der Konzeptfindung. Wie genau wir das zusammensetzen, wird sich im Laufe der Zeit herauskristallisieren und werden wir auch auf unserer Wiki-Seite dann immer dokumentieren. Ja, ich freue mich total, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr zielgerichteter Weg, in dem wir uns gegenseitig zuhören lernen können, was eigentlich für mich auch die Voraussetzung für eine Kommunikation ist, dass man sich zuhören kann, ohne zu erwarten, dass der andere die eigene Meinung haben muss oder dass er nach dem Gespräch die eigene Meinung übernommen haben muss, sondern dass man erkennen kann, wo sind Unterschiede, die sind eben da, aber wo sind auch Gemeinsamkeiten und wie können wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Okay. Also ihr nehmt eine komplett neue, oder was heißt neue, ihr probiert eine neue Technik innerhalb der Piratenpartei aus und erarbeitet also am ersten Tag dann halt so dieses, wo ist unser Stand, worüber reden wir, was machen wir? Und am zweiten Tag geht es dann darum, das nach außen zu tragen. Habt ihr euch da schon was zu überlegt oder hängt das davon ab, was am ersten Tag rumkommt? Ja, es gibt Rahmenpunkte, die schon feststehen. Natürlich hängt das, was inhaltlich entwickelt wird, am zweiten Tag schon davon ab, was am ersten Tag an Input gekommen ist. Von der Form her wollen wir eine Podiumsveranstaltung haben, die wir aber auch nicht als so bekannte Podiumsdiskussion organisieren, sondern das heißt Palodium, das ist eine Podiumsveranstaltung mit Großgruppeneinbeziehung. Ich habe das auch noch nie gemacht, ich habe es mir durchgelesen, bin schon jetzt davon überzeugt, dass auch das als neuer Weg mindestens interessant ist. Wir probieren das aus und gucken auch, vielleicht ja, stellen wir fest, dass das ein oder andere sich für uns besser oder schlechter eignet. Das kann man aber ja nur herausfinden, indem man es mal macht. Ich denke aber, dass diese Form, auch das neben den Podiumsgästen auf eine andere Weise das Publikum oder die Teilnehmenden, es ist ja kein Publikum, es sind ja alles Teilnehmende an dem Palodium, mit einzubeziehen, kann ganz andere Ergebnisse hervorbringen, weil eben aus einer Gruppe, aus dem, ja, jetzt nutze ich mal das Wort Schwarm, wir sind ein Schwarm, wir haben viele Gehirne, viele Gedanken, viele gute Ideen, viel mehr hervorgehen kann, als wenn vorne welche sitzen, die sagen, ich weiß was, und die anderen sagen, ja, das finde ich aber nicht, dann hat man gleich schon wieder so eine Konfrontation, sondern wenn es ein fließender Prozess ist. Das ist sehr spannend. Ja gut, und vor allem kann man noch nicht so wirklich sagen, was dann da wirklich am zweiten Tag kommt. Gut. Ich versuche dauernd mal was zu sagen, aber irgendwie komme ich nicht mehr rein. Hört ihr mich noch? Jetzt erst wieder, vorher nicht, Entschuldigung. Aha, okay. Ich wollte nämlich vorhin noch was ergänzen. Da ja bei diesem Thema Gender und Gleichstellung so viel an persönlicher Geschichte jeweils auch dahinter steht. Also ich glaube, es gibt kein Thema, was so stark auch geprägt ist von der eigenen persönlichen Geschichte. Wird es auch Teile der Konferenz geben, wo genau diese persönlichen Hintergründe einmal ausgesprochen werden dürfen? Also ich glaube, diese Form heißt dann Storytelling, also eben die eigene Geschichte bewusst mit einbringen, weil häufig steht sie ja in den Debatten, die dann oft unschön aussehen, stehen diese persönlichen Erfahrungen dahinter, aber sie werden nicht ausgesprochen. Und das wird auch neu sein, dass wir dafür wirklich einen extra Teil haben werden. Derselbe ist am ersten Tag dann oder am zweiten? Also sicher hauptsächlich am ersten Tag, aber wenn das am zweiten Tag noch nötig erscheinen sollte, kann ich mir vorstellen, dass es da auch nochmal einen Raum gibt. Ja, das ist insgesamt also sehr fließend. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt und sind, denke ich, flexibel genug, auch vorbereitet durch Katrins Wissen, dann eben die Dinge so einzusetzen, wie sie uns das beste Ergebnis zu bringen scheinen. Was noch Teil des zweiten Tages ist, ist dann eine Pressekonferenz, weil wir eben unsere Ergebnisse dann auch gerne vorstellen. Und ich denke, der zweite Tag wird eher nicht diese Findung sein, sondern tatsächlich in praktischen Maßnahmen, in Aktionen und sowas auch münden können. Das ist jedenfalls unser Wunsch und unsere Vorstellung. Wie genau das jetzt ist, können wir noch gar nicht sagen. Das wird dann werden dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalten. Was wir uns auf jeden Fall wünschen, das ist, dass wir am zweiten Tag auch diejenigen weiblichen Kandidaten für die Bundestagswahl, die das möchten, besonders mit ihren Kompetenzen, die ja weit über Gender-Thematiken hinausgehen, der Presse vorzustellen, damit eben die Presse auch mal die Möglichkeit hat, unsere reichhaltigen Kompetenzen und die Frauen kennenzulernen. Haben da denn schon alle zugesagt? Es haben schon einige zugesagt. Ob alle, ist ja jetzt 4 Wochen vorher noch nicht klar. Aber es gibt aus verschiedensten Landesverbänden sehr positive Reaktionen, auch von Frauen, die auf der Liste sind und keineswegs feministisch angehaucht sind. Ganz im Gegenteil. Und das freut mich sehr. Ja, das ist sehr schön, dass es da dann halt, ich sag mal, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, nicht beide Seiten, aber ich sag mal, dass da dann dieser, wie du es gerade sagst, diese sehr emotional geführten Diskussionen nicht dazu führen, einfach alle, ich sag mal, direkt von vornherein abzublocken. Ich hoffe, ich habe das jetzt vernünftig ausgedrückt. Genau, also genau das Gegenteil. Wir wollen gar nicht blocken, sondern aufmachen und Verständnis füreinander entwickeln. Und das passiert natürlich am leichtesten, wenn man auch mal zusammen ist. Also oft sind so Diskussionen über Twitter, das ist einfach auch zu entfernt. Und ich denke, das ist eine große Chance, uns alle mal an einen Ort zusammenzubringen. Und das Persönliche spielt auch immer eine Rolle, wenn man jemand gegenübersteht, kann man nochmal ganz anders damit umgehen, als wenn das irgendein Nickname von irgendeinem Twitter-Account ist oder Mailingliste oder so, ne? Ja, genau. Gut. Wir hatten im Vorfeld, weil wir noch nicht ganz so lange heute machen wollen, ich denke, man könnte stundenlang über das Thema reden, aber wir hatten im Vorfeld ein Pad aufgemacht, wo wir dann über Twitter darum gebeten hatten, Fragen reinzuschreiben. Meine Erwartung war, dass mehr gekommen wäre. Ich würde diese Fragen jetzt einfach mal ganz kurz hintereinander vorlesen. Wenn ihr die Fragen da schon beantwortet habt, können wir die überspringen, aber nur, damit die Zuschauer hören, was da für Fragen drin standen. Die erste Frage, die direkt gekommen ist, war natürlich, ist das nicht eine sexistische Veranstaltung? Da würde ich gerne eigentlich den Fragesteller fragen, was der Hintergrund seiner Frage ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil das ja die erste Frage war, die da drin stand. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann nur vermuten. Der sagt also jetzt, vielleicht ist das sexistisch, weil wir uns am ersten Tag einem Geschlecht erstmal hauptsächlich, aber ja nicht nur, zuwenden. Da du ja ein Mann bist, Bernd, wie würdest du denn die Frage verstehen? Sagen wir es mal so, ich habe im Vorfeld mehrere, also ich hab ja auch so schon mit Leuten drüber gesprochen, dass ich diesen Podcast mache. Und ich hatte in diese Richtung 2-3 Aussagen gekriegt, nach dem Motto, erstmal, erster Tag, Männer werden ferngehalten, so wirklich plump diese Aussage, und deswegen ist es ja sexistisch, weil es nur eine ist für Frauen. Und die wollen auch einfach Gleichstellung, warum werden Männer nicht eingeladen? Das war die eine Aussage, die ich gehört habe. Und die andere Aussage war halt, nach dem Motto, das war von einer Frau, die sagte, was wollen die eigentlich? Ich lebe mein Leben, ich bin damit zufrieden, ich werde nicht unterdrückt. Warum machen die einen Tag für Frauen und tun so, als ob alle Frauen sehr stark unterdrückt werden? Also das waren so die beiden Hauptaussagen, die ich gehört habe im Vorfeld. Und ich denke, wenn, könnte man die Aussage darauf beziehen. Okay, aber dann versuche ich es mal. Also ich glaube, dann muss man nochmal so ganz grundsätzlich anfangen. Ich freue mich, wenn es immer mehr Frauen gibt, die sich nicht benachteiligt und unterdrückt fühlen. Das finde ich ganz toll. Da hat sich auch, ich bin ja schon älter und weiß das, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Das ist auch gut so, dass es sich verändert hat. Nach wie vor ist es ja aber, und also ich dachte eigentlich immer, das wissen auch alle, dass jede vierte Frau immer noch in der Bundesrepublik mit sexistischen Angriffen beziehungsweise auch sexistischer Gewalt und Übergriffen zu tun hat. Das ist das eine, die eine Seite. Die andere ist die materielle. Alle wissen, glaube ich, dass immer noch das Lohnniveau zwischen Frauen und Männern ziemlich stark differiert. Und dann, um auch noch das zu benennen, die berühmte gläserne Decke, also die Karrieren von Frauen sind immer noch schwieriger als die Karrieren von Männern, einfach weil wir es mehr gewöhnt sind, über Jahrhunderte. Das ist einfach so, schön es wäre, wenn es so wäre, dass das heute keine Rolle mehr spielt, ist es so, dass wir aus der Geschichte, ich meine, wenn man sich überlegt, ab wann Frauen überhaupt erst wählen durften, oder meine Mutter zum Beispiel, die durfte nicht arbeiten gehen und das war auch noch gesetzlich sanktioniert. Also diese Dinge sind ja nicht vollkommen aus allen Köpfen und auch nicht aus der Gesellschaft. Deswegen macht es Sinn, Frauen speziell, auch in der Piratenpartei, auch weil es ein politisches Thema ist. Das ist ja nicht nur so ein soziales Thema, sondern ich halte es wirklich für ein politisches Thema, dem einen speziellen Raum zu geben. Und ich denke, die Frage, ob das eine sexistische Veranstaltung ist, liegt begründet in dem Missverständnis, dass Männer ausgeschlossen sind. So ist es ja nicht. Männer sind ja gar nicht ausgeschlossen. Es geht nur darum, dass wir themenbezogen dort arbeiten wollen. Und das bedeutet, dass wir vielleicht bestimmte Kreise, ne, wie ich das vorhin mit dem Beispiel Hunde und Katzen benannt habe, einfach bestimmte Kreise sind dann mit ihrem Input weniger hilfreich als andere. Deswegen haben wir das auf diesen Kreis der Betroffenen, wenn es denn Betroffene gibt. Und es gibt aber auch Menschen, die betroffen sind und vielleicht gar nicht das Gefühl haben, dass sie groß benachteiligt sind, und trotzdem haben sie Ecken, an denen sie doch Betroffenheit haben. Und diese Menschen eben am ersten Tag einzuladen, das ist die Intention. Und ich sehe es überhaupt nicht als sexistisch an, dass dann vielleicht Leute, die für, ja, oder gegen Feminismus kämpfen, dort jetzt nicht ihren Raum finden. Denn das ist nicht das Ziel der Veranstaltung. Wir wollen erstmal die Gleichstellung, die in meisten Teilen doch eher Frauen betreffen. Es gibt auch andere, deswegen haben wir auch, wir haben queer, da sind oft auch Benachteiligungen, ja, geschlechtsübergreifend. Ja, es geht gar nicht nur um Frauen, sondern es geht eigentlich um diese Gleichstellungssache. Und wenn wir uns damit beschäftigen, laden wir oder ja sind natürlich eher die Menschen eingeladen, die Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie nicht gleichgestellt sind. Wenn wir alle gleichgestellt wären, bräuchten wir uns dazu nicht zu treffen. Was ja das Wünschenswerteste wäre, ne? Genau, absolut. Das ist ja auch unser Ziel. Absolut, und wenn wir so weit wären, dass wir da ein Einverständnis in der Partei, aber auch in der ganzen Gesellschaft hätten, dann bräuchten wir diese Veranstaltung gar nicht. Genau. So, die nächste Frage war, warum seid ihr der Meinung, dass Frauen extra gefördert werden müssen? Hätte ich gerade was gesagt. Ja, genau, deswegen ist ja die Frage, ich lese ja erstmal alle vor, deswegen war halt die Frage, ob ihr noch zu dem, was gesagt wurde, noch irgendwas ergänzen möchte. Eigentlich nicht. Ich denke, das haben wir schon ganz umfassend so beschrieben. Ich kann dazu nur auch noch den Beitrag von Anke Domscheit-Berg, die heute auf unserer Webseite der Piratenpartei sehr klug zur Frage, was bedeutet der Internationale Frauentag, der ja heute ist, was hatte er früher für eine Bedeutung, was kann er heute für uns für eine Bedeutung haben. Ich finde, sie hat da sehr kluge Sachen dazu gesagt. Und das würde ich allen, die da noch ein bisschen mehr wissen wollen, sehr empfehlen. Gut. Ich denke mal, die nächste Frage ist auch schon ausreichend beantwortet. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. Warum sind nicht alle Tage für alle Menschen derberin, der erste Tag nur für Frauen? Verringert das nicht die Akzeptanz der Veranstaltung? Ich denke, da haben wir wirklich lange genug drüber gesprochen, deswegen springe ich mal zum nächsten Punkt. Sind auch Slots geplant, in denen Menschen sich gegen eine Quote aussprechen, beziehungsweise den Feminismus als kritisch ansehen? Ja, wir hoffen sehr, und hat sich auch schon als realisierbar herausgestellt. Jetzt klingelt mein Telefon, aber ich werde jetzt trotzdem erstmal weitersprechen. Werden auch die Fragen behandelt von Frauen, Menschen, die mit dem Feminismus Probleme haben. Auf jeden Fall, das wollen wir unbedingt, und mich persönlich interessiert auch der Hintergrund und wie sie dazu kommen, zu ihrer Haltung, ganz besonders. Also ich bin da sehr neugierig und gespannt drauf. Gut. Ich persönlich hätte, das waren alle Fragen aus dem Pad, wie gesagt, es waren weniger als ich erwartet habe. Ich werde das Pad verlinken und dann sperren, dass nicht mehr gearbeitet werden kann. Mich persönlich würde noch interessieren, wird das Ganze gestreamt und hinterher bei YouTube veröffentlicht? Ja, es gibt auf jeden Fall ein Streaming-Team. Wir sind da schon gut aufgestellt. Der zweite Tag wird sicherlich gestreamt. Beim ersten müssen wir uns noch entscheiden, ob wir oder welche Teile. Also die Eröffnung wird auch gestreamt und auch später auf YouTube nachzuschauen sein. Ob wir die Räume, also die Tische, dann filmen, das müssen wir noch sehen. Wir wollen auch ein bisschen Privatsphäre sozusagen belassen, weil ja Menschen auch in bestimmten Formaten ihre persönlichen Dinge äußern sollen und können, um das zu können, ist vielleicht auch wichtig, dass sie sich nicht beobachtet fühlen. Also da müssen wir noch gucken. Da diskutieren wir, aber grundsätzlich haben wir an beiden Tagen unser Streaming-Team da und werden geeignet, so viel wie möglich, das ist nämlich mein Anliegen, so viel wie möglich darüber nach außen bringen, damit die nicht teilnehmen können, aber interessiert sind, eben auch nachvollziehen, was da passiert ist, was wir gemacht haben. Vor allen Dingen die Ergebnisse, ja, ob nun diese ganz persönlichen Geschichten mit reinkommen, ich denke eher nicht. Auf jeden Fall wollten wir vom ersten Tag, wird es ja so eine Schlussveranstaltung geben, wo wir die Ergebnisse erstmal zusammenfassen. Und diese Veranstaltung haben wir, glaube ich, übereinstimmend gesagt, wollen wir auf jeden Fall streamen. Ja, auf jeden Fall die und bestimmt auch also die Einführung natürlich auch, in der wir erstmal uns darauf einstimmen, was heute das Tagesprogramm sein wird am ersten Tag und was wir tun. Und ja, muss mal gucken. Also wir planen vielleicht auch so ein mobiles Team, was dann vorher abfragen kann, ist es jetzt in Ordnung, wenn wir euch filmen, aber so generell frei überall filmen, das kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Das denke ich, ist auch nicht so günstig. Was ich vielleicht noch zusammenfassend sagen möchte, was ich so spannend finde, ist, dass wir jetzt schon die ganze Zeit in diesem Prozess der Auseinandersetzung sind und mit der Katrin eben zusammen, Schritt für Schritt. Erstmal im Moment sind wir noch bei so einer Recherche, was braucht es denn, um diese Veranstaltung glücken lassen zu können? Und wir Tag für Tag, Woche für Woche, auch mit fast täglichen Mumble-Konferenzen, die Schritte gehen und die dann wieder verbreiten an alle Initiatorinnen, sodass das hoffentlich bis zur Konferenz hin die Art und Weise der Konferenz und der Inhalt von möglichst vielen getragen wird. Das ist, wäre so mein großer Wunsch. Dem schließe ich mich an, natürlich. Das freut mich. Gut. Das war also so, ich sag mal, der offizielle Teil, über den wir sprechen wollten. Ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Falls ich jetzt irgendwas nicht gefragt habe oder wir irgendeinen Punkt nicht beleuchtet haben, der für euch noch wichtig wäre, den ihr loswerden wolltet, dann haut doch jetzt rein damit. Ich hab nix. Ich danke mich bei dir ganz doll, dass du dir das Engagement hast, sowas mit uns zu machen und uns die Möglichkeit zu geben, damit auch noch wieder ein Stück öffentlicher zu werden. Ich möchte noch mal gerne hinweisen auf die Seite, unsere Wiki-Seite, auf der alle Informationen sind. Das ist wiki.piratenpartei.de/piratinnencon. Dort findet ihr alle Informationen. Es gibt auch einen Blog. Der Link ist auch auf der Wiki-Seite zu finden. Und ja, ich rufe auch nochmal herzlich dazu auf, teilzunehmen. Also Menschen, die sich in dem Konzept, in dem Grobkonzept, was auf der Wiki-Seite auch zu finden ist, wiederfinden mit dem, womit sie sich beschäftigen oder für das sie sich interessieren, möchte ich gerne dazu motivieren, sich teilzunehmen. Also wir brauchen Hosts. Wir haben jetzt zwar schon auch viele Angebote, aber es gibt sicherlich auch noch andere Aufgaben, wichtige Aufgaben. Also Helfer sind immer gefragt mitzumachen. Freuen wir uns. Gut, alles klar. Ursula, Christiane, ich bedanke mich und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Danke dir auch. Ja, Bernd, danke dir auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.